Herzlich willkommen zur 80. Ausgabe von Vierecken 2Elva am Tag, an dem möglicherweise die Erde stillsteht, denn das Rückspiel Real Madrid gegen den FC Bayern München findet heute statt. Damit wir aber dennoch zügig und aber dennoch profund durch den 31. Spieltag oder 32. Spieltag? 32. Spieltag war es, glaube ich. Komm, habe ich ausnahmsweise heute mal den Pocho eingeladen. Ja, genau. Ich hatte gerade noch Zeit. Hallo zusammen. ja, ich denke mal, wir machen das heute ein bisschen zügiger. Wir haben ja heute alle noch Verpflichtungen. Einen schnellen Schuh sozusagen. Du noch mehr als ich. Mhm. Warum? Weiß ich nicht. Wenn mein Auto kaputt ist, mache ich heute nicht mehr. Ich denke, das von deinem Vater war kaputt. Nein, meins. Ich habe Probleme mit den Zündkerzen. Ja. Möge Gott gnädig sein zu deinen neuen Zündkerzen. Hast du ja schon welche, ne? Mhm. Sind die schön? Ja, steht Unterberg drauf und Jägermeister und so. Küstennebel. Ja. Schön. Ich glaube, zunächst sollten wir erstmal ansprechen, das, was alle ansprechen, das ist diese Aktion von Dani Alves. Jeder hat es mitbekommen, jeder Fußballer von Lewandowski zu Aubameyang über Bittencourt, alle stecken sich ja gerade eine Banane in den Mund. Fandest du die Aktion auch so cool wie ich? Die Aktion per se war super cool. Besser kann man nicht drauf reagieren, ja. Aber jetzt diese ganze Nachgemache macht die Sache wieder so, gibt dem Ganzen wieder so einen mainstreamigen Charakter, aber das ist halt der Laufe der Zeit. Ja, aber das Thema, das ist ja nun wirklich nicht verwerflich, dass das wirklich mal in den Mainstream kommt. Also nein, dass Rassisten scheiße sind, das darf nicht im Mainstream sein. Ne, aber und dass anscheinend in Spanien da auch ein sehr großes Problem mit Rassismus besteht, war mir gar nicht so bewusst und führt das natürlich mir dann auch mal wieder vor Augen, was natürlich immer eine gute Sache ist bei dem Thema. An sich muss man aber einfach Alves da wirklich ein Kompliment für machen. Und es sollte nicht Schule machen, weil da gibt es nachher bald Idioten, die dann so eine Banane mit Blausäure versetzen oder sonst irgendwas. Okay. Der Wurftäter, der ist schon ausfindig gemacht worden. Ist das so ein Wort, was man jetzt genutzt? Der Wurftäter? Bananenwerfer. Der ist ausfindig gemacht worden, dingfest gemacht worden und hat jetzt lebenslang Stadionverbot in allen Stadien. Ja, richtig so, Punkt. Richtig so, Punkt. Ich fand die Aktion auch geil von Dani Alves und hat ja dann auch danach mehr oder weniger das 2:2 geschossen, was ja dann eigentlich abgefälscht war, aber dann noch die viel bessere Antwort, wie ich finde, aber die Aktion von Dani Alves fand ich auch sehr, sehr gut und die Solidarität, die man jetzt Weltfußball darauf sieht, die finde ich völlig okay und dafür sind ja auch so welche Medien wie Twitter, Facebook auch eigentlich da, dass man bei so einem Thema, wo es wirklich um dumme Schweine geht, dass man das wirklich mal in die Welt trägt und fickt euch, ihr rechtsradikalen dummen Schweine. Rassisten. Rassistenschweine. So, dann kommen wir zum Freitagsspiel 96 gegen den VfB Stuttgart. Und ich habe es mir angetan. Es war wirklich ein unfassbar katastrophales Spiel. Ja, so kann man es nennen, ja. Beide wollten nicht verlieren, denn beide wissen möglicherweise mit einem Punkt 96 ja jetzt definitiv gerettet. Dank dem HSV. Und die Stuttgarter, die konnten, glaube ich, mit diesem einen Punkt auch ganz gut leben, haben auch ihr Torverhältnis nicht vermöbelt. Also, das war wirklich völlig klar, was beide Mannschaften wollten. Die wollten beide nicht verlieren. Und dann kommt am Ende des Tages wirklich so ein Spiel raus und das kannst du dann auch abhaken. So. Ja, man muss aber, darf da meiner Meinung nach nicht die Leistung von Huub Stevens unterbewerten, weil das ist genau das, was er kann. Ne? Ja. Eine Mannschaft so einstellen, dass sie auf jeden Fall kein Gegentor bekommt. Und das ist allen Trainern in Stuttgart vorher nicht gelungen. Und darum muss man da auch ein bisschen sagen, das ist wirklich seine Leistung und da ist seine Handschrift auf jeden Fall definitiv zu erkennen. Vielleicht das ist der große Unterschied zwischen Gert-Jan Verbeek, der ja bis zum Schluss noch versucht hat, attraktiven Fußball, offensiven Fußball zu spielen. Und Huub Stevens denkt sich halt, ist mir erstmal scheißegal. Wir stehen hinten dicht. Wir machen meinetwegen dann halt, ermauern uns 0-0, aber im besten Fall gewinnen wir auch mal 1-0. Und also das ist natürlich der völlig legitimere Weg, aber natürlich eher ehrbar für Gert-Jan Verbeek, dass er im Abstiegskampf noch irgendwie attraktiven Offensivfußball spielen lassen will, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt angebracht in dem Fall. Bayern gegen Bremen, Boccio, hast du gesehen? Mhm. Ja, erste Halbzeit war natürlich enttäuschend, kann man nicht anders sagen. Ja. Meiner Meinung nach, die Bayern da wirklich haben da ein anderes Gesicht gezeigt, das war spielerisch nicht gut, da waren Fehlpässe an der Tagesordnung, wo ich wirklich zwischendurch dachte, wo kommt das denn her? Waren die gestern saufen oder sonst irgendwas? Aber anscheinend hat es ja dann in der Halbzeit auch Pep Guardiola ein bisschen genervt, diese Art und Weise zu spielen. Und da haben sich dann die Jungs vom FC Bayern dann wohl gedacht, na gut, dann machen wir halt 5. Pep Guardiola hat ja danach sogar noch gesagt, dass er ja zum ersten Mal enttäuscht von der Mannschaft war. Mhm. Ja, ja, ja, ja. Ja, es wird ja immer davon kolportiert, dass jetzt die ersten Zweifel an Pep Guardiola irgendwie aufkommen. Und da kann ich wirklich allen Leuten, die sagen, dass er eventuell nicht der richtige Trainer für den FC Bayern München ist, sage ich, okay, dann ist es halt nicht, aber ich will trotzdem, dass er bleibt und nächstes Jahr eventuell wieder Rekordmeister wird, also Rekordmeister im Sinne von so früh wie noch nie und ins Champions League Halbfinale kommen oder ins DFB-Pokalfinale kommen. Also das ist, glaube ich, schon nicht so schlecht, auch wenn wir nachher noch über die Champions League reden. Ich persönlich glaube, dass im Halbfinale gegen Real erstmal kein Weiterkommen ist. Aber ja, die Reaktion in der zweiten Halbzeit war großartig. Pizarro hat mir super gefallen. Lahm hat dann auch wirklich aufgedreht, der dann eingewechselt wurde. Also das war, wenn sie wollen, dann können sie. Hat's gesagt. Ja, eben, genau. Da wird dann so ein Schalter umgelegt und dann geht das wieder. Ja, war schön. Waren auch schöne Tore dabei. Was mir aufgefallen ist, alle haben denselben Jubler gemacht. Haben Sie das? Ja, in Hochsprung haben die Faust in die Luft gereckt. Es haben alle, haben Ribéry, Schweinsteiger, Pizarro und Robben gemacht. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten ist. Vielleicht ist das jetzt so eine Gang, so ein Gangruf oder so. Das kann sein. So. Ja, dann haben wir Mainz gegen Nürnberg. Die Mainzer gewinnen 2-0 in Nürnberg. Ich habe mir das schon gedacht, gegen die Mainzer, in Mainz vor allen Dingen, die Hamburger, die müssen ja auch noch übernächsten Spieltag nach Mainz. Das ist für jeden extrem schwer. Für die Bayern war es hardcore schwer, dort zu bestehen. Haben wir dann schnelle zwei Tore gemacht und das war ja dann auch, Gott sei Dank, dann der Schlüssel zum Erfolg. Aber in Mainz ist aktuell extremst heftig zu spielen und ja, die Nürnberger, das sieht echt schlecht aus. Der Bader, der war ja bei Sky 90. Ja, habe ich auch gesehen teilweise. Der hat dann noch das Beste aus der Situation irgendwie rausgemacht. Also das war keine Situation, in der man ihn irgendwie beneidet oder so. Man ist völlig im Abstiegskampf, ne? Ja, Entschuldigung, auch wenn wir da gleich noch zukommen, aber man muss auch sagen, Bader hat trotzdem eine bessere Figur gemacht als die ganze Führungsriege vom HSV. Das ist wahr, das stimmt. Obwohl Bader auch jetzt inzwischen in der Kritik steht und... Ja, ich mag ihn ja persönlich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Magst du nicht? Nein. Aber sagen wir es mal so, ich finde, er hat bei Sky 90 auf jeden Fall den Eindruck gemacht, als ob er hinter der Sache stehen würde weiterhin. Und das macht ein Oliver Kreuzer zum Beispiel in Hamburg überhaupt nicht. Ja, der baut ja jetzt schon Luftschlösser. Also der ist ja völlig... Der ist nicht körperlich weg, der ist geistig schon nicht mehr ansprechbar. Also der ist... Was ist jetzt los? Der ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Nee, der Bader bei Sky 90, ja, der war ja auch selbstkritisch, hat auch gesagt, dass er hinter jeder... Entscheidung vom Trainer stand, aber dann natürlich auch die Reißleine ziehen musste, als dann Verbeek nicht einlenken wollte und Defensivfußball zu spielen, sondern weiterhin seinen attraktiven Offensivfußball und ja, der hat halt gesagt, ja, da muss der weg. Und ob der Roger Prinzen, oder wie heißt Prinzen, der? Prinzen, ja. Das Ding da jetzt umwirft, weil so richtig entschlossen wirkte der auf mich in den Interviews auch nicht unbedingt. Ich glaube, Nürnberg wird es extrem schwer haben. Wie sieht denn da das Restprogramm aus? Haben wir das irgendwie... Das müsste ich dann jetzt mal kurz nachschlagen. Die müssen gegen Hannover in Nürnberg. Da könnte was zu holen sein. Hannover, ja, besonders weil es für Hannover ja nicht um nichts mehr geht, ne? Dann geht's um nichts mehr. Hannover als Gast zu haben, das ist nicht so schwer. Also da könnte wirklich ein Dreier bei rumkommen. Der HSV hat zum Gast den FC Bayern München. Mhm. Je nachdem, wenn die Bayern, denke ich mal... Also dann würden sie sich lächerlich machen, die Bayern. Wenn sie gewinnen, dann kann ich mir vorstellen, dass für den HSV definitiv ein Punkt drin ist, weil die halt Spiele haben jetzt vor allen Dingen mit Van der Vaart, der wieder zurückkommt, der aus einer Unmöglichkeit... Moment mal, das muss ich jetzt wirklich erkennen. Du siehst wirklich die Möglichkeit, bei einer normalen Spielweise vom FC Bayern München, dass der HSV einen Punkt holt gegen Bayern München. Das siehst du wirklich so. Nee, habe ich ja nicht gesagt. Wenn sie gewinnen, wird da alles andere als eine normale Spielweise kommen. Wenn sie gegen Real Madrid gewinnen, dann da scheißen die so hardcore drauf gegen den HSV. Das kannst du mir aber mal glauben. Wenn die Bayern verlieren gegen Real Madrid, dann sieht es übel aus. Dann Gnade Gott. Das habe ich nämlich auch schon gedacht. Dann brauchst du halt keinen mehr schon, dann spielt er die A-Plus-Mannschaft, weil dann hast du nur noch das DFB-Pokalfinale und das ist in, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, in weiter Zukunft. Also es ist ja erst in ein paar Wochen. Ja. In einem Monat, glaube ich, ne? Dann machen sie zweistellig, oder? Dann gibt's richtig Stress, sage ich dir. Aber wenn Bayern gewinnt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da so 0-0 ermauert oder ein 1-1 irgendwie, weil Çalhanoğlu, auch ein Van der Vaart, der kann durch eine Aktion, auch wenn der wirklich nur noch eine Karikatur von sich selbst ist, immer mal noch ein Tor machen. Und ich weiß gar nicht, ob der Lasogga wieder spielen kann. Ich glaube nicht, ne? Nee, ich meine auch nicht. Naja, dann schießt halt der Westermann mal ein Tor. Also dann kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass da ein Punkt drin ist. Und Braunschweig hat Augsburg zu Gast. Höchst unangenehm. Natürlich höchst unangenehm, aber, und das nehme ich jetzt ein bisschen voraus, ich sehe die Braunschweig am Ende der Saison auf dem Relegationsplatz. Wäre natürlich geil. So leid es mir tut, ich sehe den HSV als Letzten. Oh. Nürnberg als Vorletzten und dann eben Braunschweig. Ich bin der Lieberknecht-Guy. Ich fände es cool. Nee, weil die haben am allerwenigsten zu verlieren in dieser ganzen, in diesem ganzen. Von vornherein aber, es war ja von vornherein, wurde ja kolportiert oder von denen, von uns, Menschen, die darüber sprechen, von denen selbst, ja, heute, bei uns geht's vom ersten Spieltag nur um den Abstieg und das kommt jetzt wahrscheinlich zum Tragen. Jetzt gehen sie da am Anführungsstrichen lockersten mit der Situation um. Ja, und die haben auch am wenigsten so mental zu verlieren und so. Und wenn ich dann halt wirklich, wie wir eben schon angesprochen haben, Leute wie Bader oder wie noch schlimmer wie Kreuzer und Slomka in Interviews höre, dann haben die besten Chancen einfach. Ja, dann schießt eben Kumbela dann jetzt noch in den letzten zwei Spielen noch 4 Tore. Kann doch sein. Ja. Oder Bellarabi. Ja. Wenn er nicht zu spät kommt. Und dann gucken wir nochmal das Restprogramm für den 34. Spieltag und zwar treffen da die Braunschweiger auswärts auf Hoffenheim. Für die Hoffenheimer ist es gelaufen, aber auch immer gefährlich. Da fallen auf jeden Fall Tore. Ne? Ja, dann die Mainzer heim gegen den HSV. Man darf nicht vergessen, dass die Mainzer auf jeden Fall mit Augsburg noch um diesen Platz da noch streiten werden. Und da werden auf jeden Fall, die werden bis zum Schluss Vollgas geben, beide Mannschaften, sowohl Augsburg als auch Mainz. Absolut, absolut. Und wen haben wir am nächsten Spieltag ja Gladbach zu Hause im letzten Heimspiel die Saison gegen Mainz. So ein richtiges Europafinale sozusagen. Ja. Na, ihr seid doch durch. Wir sind durch mit zu 99,7%, wie Max Eber gesagt hat. Ja, wir haben 18 Tore Vorsprung. 18 Tore Vorsprung. Ja. Also da geht es um nichts mehr. Ja. Dann empfangen die Schalker Nürnberg. Clubfreundschaft. Die beiden Vereine mögen sich ja sehr. Die Schalker sehr wackelig auf den Beinen aktuell. Die Nürnberger müssen alles machen. Also da könnte es, da geht es für Schalke um den dritten Platz. Da geht es für Nürnberg eventuell auch noch um alle, sollten sie am Spieltag davor nicht verlieren. Also das könnte ein richtig geiles Spiel werden. Entweder wird es ein Angsthasenkick oder ein kompletter Kampf. Also da ist wirklich noch Spannung geboten. Wollen wir mal hier den Spieltag weiter uns schnell durchgucken. Die Wolfsburger haben 2-2 gegen Freiburg gespielt. Für uns als Freiburg-Supporter, glaube ich, die schönste Nachricht. Absolut. Freiburg bleibt damit drin und alles ist gut sozusagen im Breisgau. Alles ist gut, alles ist gut. Der Perisic, der groovt sich so langsam wieder in alte Dortmunder. Ja, das kann man erwähnen. Er ist auf jeden Fall wieder auf einer Bahn, wo man sagen kann, die ist wirklich ansteigend nach oben. Darf natürlich jetzt keine Verletzung dazwischen kommen, dann könnte er in der nächsten Saison wieder ein ganz, ganz, ganz wichtiger Spieler für den VfL Wolfsburg werden. Das ist richtig! Danke! Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig, die Hertheraner gewinnen. Ich muss es wirklich sagen, überraschend 2-0, relativ klar. Ja. Ich habe gedacht, das ist so ein Unentschieden-Kick, eventuell sogar Advantage für Braunschweig, weil die Berliner ja so ein bisschen raus sind aus ihrem... Ein bisschen sogar leicht untertrieben, ne? Wenn die eine schlechteste Rückrundenmannschaft. Genau, ich habe da auch eher damit gerechnet, dass Braunschweig sich da irgendwie einen Punkt ermauert, aber da muss man dann auch wieder sagen, da hat wieder Jasluhukay wahrscheinlich seine Mannschaft exakt richtig eingestellt auf die Spielweise und dann entsteht halt auch so ein deutlicher, ungefährdeter Sieg. Ja, du bist ja sowieso ein Luhukay-Insider, ne? Richtig, ja. Ich habe mit Luhukay wirklich schon mal was getrunken. Hm? Ja, siehst du? Hast du dir da auch so ein Anstandsbärtchen stehen lassen? Nee. Eigentlich hat der Luhukay doch so ein Bärtchen, du kennst doch diese Brillen mit der Nase und diesem Bart, ne? Ja, genau, so ein Bärtchen hat der, ne? Ja, als wenn, aber nur ohne Brille und ohne Bart. Ohne Nase. Ohne Nase. Und eine Nase, ja. Also Nase hat er natürlich auch, aber nicht so eine Nase. Ja. Das stimmt. Dem könnte man auch so einen Bartkamm schenken, ne? Ja. Mhm. Hat er bestimmt. Meinst du? Bestimmt. Okay. Hoffenheim gegen Frankfurt kann ich nichts zu sagen. Sag mir mal das Ergebnis. 0-0. Richtig. Das reicht doch. Leverkusen gegen Dortmund 2-2. Ich habe es gerade gesehen in der Vorarbeit für diese Podcast-Show. War die 7-8 Minuten, die ich da gesehen habe, ein schöner Kick. Der Brandt hat das 1-0 für die Leverkusener exzellent aufgelegt. Ja, der Junge ist ja seit dem PSG-Spiel eigentlich der hotteste Spieler Leverkusens. Und der ist erst 17. Ja, du hast ihn eben in der Pre-Show, die wir dann noch vorbereitet haben, hast ihn ja erwähnt. WWE Network. Genau, die hat sie auch. Und live gerade auch, ne? Mit Steadicam aufgenommen. Ja. Und mir ist er ein bisschen vorbeigegangen, weil ich auch Leverkusen nicht so stark verfolge, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was mir in dem Spiel aufgefallen ist, ist, dass Reus auf jeden Fall schon in Galaform ist. Also das muss man wirklich mal sagen. Reus Gracie hat das wirklich gut gemacht wieder. Er ist ein absoluter Spitzen. Ist ein Kicker, ne? Er ist ein fantastischer Spitzenformgrad. Und nichtsdestotrotz wollen dann die Dortmunder, wie ihr auch gestern bei den Vier Ecken zu Elva News habt hören können, wollen ja die Dortmunder unbedingt mit ihm verlängern, unbedingt, und wollen da auch ganz, ganz tief in die Tasche greifen. Aber Obacht, viele europäische Topclubs wollen ihn haben, unter anderem Man U und Real Madrid. Tja, wird schwierig, ne? Wird schwierig. Augsburg gegen den HSV. Ach schön, das war richtig gut. Das hat mir richtig gut getan. Es tut mir auch immer wieder leid für vielleicht unsere HSV-Behörer hier. Aber ich glaube, im Moment gehe ich mit den HSV-Fans auch d'accord. Das ist so lustig anzusehen, wie so viel Überheblichkeit wie von Oliver Kreuzer im Vorfeld so arg enden kann. Der Adler, der jetzt auch so den einen oder anderen Bock mit drin hat, der hat gesagt, der kann sich das nicht erklären. Das muss eine höhere Kraft sein. Mhm. Kam Schnitt bei Sky, dann haben sie ein Interview mit Jens Keller, nee, Quatsch, wie heißt denn der noch? Kreuzer. Pierre-Emerick Kreuzer, haben sie ein Interview gezeigt, da hat er gesagt, wir brauchen jetzt Unterstützung von ganz oben. Also die glauben jetzt wirklich schon, dass nur noch Gott denen helfen kann. Ja. Und ich glaube, es ist definitiv jetzt am 32. Spieltag darüber zu philosophieren. Das ist komplett müßig eigentlich, dieses Thema. Jetzt nochmal darüber uns groß auszulassen, wie großartig die Gegebenheiten beim HSV sind, die Stadt, alles ist gegeben. Nur diese Führung dieses Vereins ist so unfassbar scheiße, dass man eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Ich persönlich fänd's schon krass, wenn der HSV absteigen würde, aber ja, da darf man sich dann halt auch nicht wundern, wenn man wirklich über Jahre so eine Scheiße fabriziert. Spieler wie Jacques Suhr und diese beiden Holländer verpflichtet, die wirklich gar nichts bringen, dann ist das eventuell nur gerecht, dass der HSV absteigt. Aber ich muss auch sagen, beim HSV ist es somit die einzigste Mannschaft außer FC Bayern, wo ich mir echt denke, die müssten jetzt aber wirklich nicht absteigen. Also es ist wirklich paradox. Bei 96 denke ich mir, die werden irgendwann mit Sicherheit wieder absteigen. Wäre auch blöde. Aber beim HSV denke ich mir immer, die sind immer dabei. Das ist schon scheiße. Aber nee, so viel Fußballromantik ist da bei mir nicht gegeben. Absolut nicht. Dann haben wir Schalke gegen Borussia Mönchengladbach, Pocho. Was soll ich dazu sagen? Ich habe das nicht gesehen. Also ich habe es direkt beim Spielen schon in meinem Kopf als Chelsea-eske Darstellung der Borussia dargestellt. Ja. Es war ein gutes Spiel von Gladbach, kann man gar nicht anders sagen. Die haben toll die Räume eng gemacht. Es war ein unfassbar spannendes Spiel, weil das 1-0 rührte ja noch aus der ersten Halbzeit. Und im Nachfeld gab es dann ungefähr 6 Minuten Nachspielzeit, was mir gar nicht erklärlich war. Aber es fühlte sich an wie ein Endspiel und das war es ja im Nachhinein auch irgendwo, weil sie damit das Ticket für Europa gelöst haben, dem absoluten Saisonziel. Und es war einfach schön, nach 22 Jahren mal wieder auf Schalke zu gewinnen. Und auch das Tor von Flacco war echt sehenswert. Ja, ein Rechtsfuß, der mit links so ein Tor macht, das muss man erstmal machen. Was macht nur der Flacco? Das ist nur der Flacco. Hast du übrigens mitbekommen, dass Thiago wieder im Ja, natürlich. Also den verfolge ich ja ähnlich, weil ich ja weiß, dass da ja eine Beziehung besteht. Wenn Thiago zum Beispiel schreibt, er ist gerade beim Abendessen, dann rufe ich dich ja auch gar nicht an, weil ich weiß, dass du dabei bist. Richtig. Das ist richtig. Also Thiago, wenn es zum Champions-League-Finale kommen sollte, dann nur mit ihm. Würde schon gerne sehen, wie er da das Freistoß-Tor schießt. Ne? Eieiei. Könnte, meinetwegen könnte auch, muss kein Freistoß sein, sondern wieder so ein Seitfallzieher. Ja, so ein Scherenstab. Nee, aber die Schalker, das ist echt bitter, wie die abschmieren. Also die müssen echt aufpassen, dass sie nicht diese Scheiß, diesen beschissenen vierten Platz irgendwie dann bekommen. Haben noch 3 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Es wird richtig eng. Ich bin schon der Meinung, dass die Schalker definitiv in die Champions League müssen. Und ich glaube auch, dass Leverkusen oder Schalke die Qualifikation auch schaffen. Aber ist es dann doch immer ein bisschen wurstelig. Wobei, die Wolfsburger, ja, auch nur ein Punkt hinter Leverkusen und die sind schon nicht so schlecht. Ah, gut. Oh, wollen wir mal sehen, Pocho. Kommen wir mal zur Champions League, oder? Wir wollten ja heute mal ein bisschen kürzer machen. Ja, genau. Da gibt es ja heute ein Spiel in der Allianz Arena, in der rot gefärbten Allianz Arena. Ja. Und zwar spielt dort der FC Bayern München gegen Real Madrid das Rückspiel der Champions League. Und es steht aktuell noch 0-1. Das ist so ein Spiel, Chris. Ja. Auch als Nicht-Bayern-Fan, da freut man sich eh nicht drauf, als wenn seine eigene Mannschaft spielen würde. Ist auf jeden Fall bei mir so. Mhm. Weil es ist halt der letzte verbleibende Verein in der Champions League für Deutschland. Da sehe ich erstmal das deutsche Team ganz vorne und nicht irgendwelche Hasstiraden da auf irgendeinen Verein, nur weil man sich in der Bundesliga bekriegt. Oder naja, warte mal ab, wenn Köln nächstes Jahr in der Champions League spielt. Ja, boah. Ja. Ich zitiere einen Grevenbrocher Philosophen, ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Ja. So kommt's. Nee, aber ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich freue mich richtig dolle auf das Spiel. Und ich habe ja auch die Vermutung, heute im Laufe des Tages eigentlich gefestigt, ja, dass es endet nach 90 Minuten mit 1-0 für die Bayern. Dann geht's in die Verlängerung. Ja. Da fällt kein Tor. Ja. Dann Elfmeterschießen. Ja. Dann schießt Pep selber. Nö. Und dann hält Kassier. Der gute Manu Neuer 2 Elfmeter. Oh, Manu! Aber Manu. Es kann natürlich auch nur eine Blasenschwäche meinerseits sein, dass es so endet. Wenn es so endet, dann sehe ich mich als zukünftiges Meta-Medium in diesem Podcast-Projekt. Ich glaube, Elfmeterschießen. Ich erinnere nur an Chelsea. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ich glaube, dass ich gelitten habe, das glaubst du gar nicht. Das war so schlimm. Ich habe, glaube ich, noch nie was Spannenderes erlebt als dieses Elfmeterschießen. Oder auch das Elfmeterschießen gegen Valencia, das war ja auch so schlimm vor 10, 15 Jahren da. Ich habe, also wenn man mal jetzt Sky so die letzten Stunden anmacht, da hat man ja schon das Gefühl, da ist heute ein ganz, ganz besonderes Spiel. Ich möchte schon fast sagen, eigentlich das Finale findet heute statt. So gefühlt von den Namen, von der Energie, von Ronaldo, Bale, Benzema, Ribéry, Robben, Neuer, Schweinsteiger, Lahm, Isco, was weiß ich, diese ganzen Namen, das heute ist eigentlich fast Finale. Wer dann gegen Chelsea oder übrigens Peter Cech ist fit, wer dann gegen Chelsea und Atletico trifft, müsste eigentlich auch das Finale gewinnen, aber es wird definitiv schwer. Aber es ist schon ein ganz besonderes Gefühl, jetzt so langsam wieder, wir haben es jetzt 16:30. Ja, ich bin kein Pessimist oder so oder der große Skeptiker. Aber so gefühlt habe ich nicht das Gefühl, dass da uns der große Wurf gelingt, weil ich halt immer der Meinung bin, dass diese Mannschaft, namentlich Real Madrid, immer in der Lage ist, ein Tor zu schießen und die Bayern müssen aufmachen dann nach einer gewissen Zeit und ja, dann hast du halt die schnellsten Konterspieler der Welt und Ich glaube schon, dass mindestens ein Tor Madrid schießt. Und so in meinem Gefühl wird auch Madrid das erste Tor schießen. Ich weiß nicht warum, aber wenn das der Fall ist, also es wird extrem schlimm für mich. Und wenn es wirklich in die Verlängerung plus... Weiß man schon, wer das kommentiert? Marcel? Weiß ja, es oder nicht. Wolf? Nee, Wolf Marcel kommentiert, glaube ich, Chelsea Madrid. Okay, dann Wolf vielleicht. Das fände ich besser. Also Kai vielleicht. Kai auch, ja. Der Wolf. Ich rufe Wolf mal gerade an, Moment. Ruf's mal an, ja. Aber also, um das jetzt mal ein bisschen... Nee, ist besetzt. Ist besetzt, das gibt's doch gar nicht. Um das ein bisschen zu verkürzen, ich bin nicht ganz so optimistisch, dass die Bayern sich heute Abend durchsetzen. Du aber glaubst, dass die Bayern heute Real Madrid mit mindestens 2 Toren Unterschied besiegen. Ja, ich sag, es geht ins Elfmeterschießen. Pah. Okay, und was sagst du dann, Chelsea gegen Atletico? Atletico. Ich sag Chelsea nämlich. Ja, ich weiß, du hast ja auch die Premier League am Wochenende total verfolgt und ich habe mir die Zusammenfassung von Liverpool gegen Chelsea auch angeguckt. Beeindruckend. Irgendwo trotzdem beeindruckend, ja. Wie die in der 45. und in der 590. Minute dann noch ein Tor schießen. Warum? Weil sie es können. Die mauern so lange, bis sie dann denken, so, jetzt müssen wir ein Tor. Dann mauern sie wieder und dann unfassbar. 71% Ballbesitz bei Liverpool und trotzdem verlieren sie 0-2. Das ist unfassbar. ja, also ich glaube, dass der FC Chelsea nicht versagt. Ich glaube auch Mourinho, wenn der in die Kabine geht vor diesem Spiel und er sieht die Terrys, die Lampards, die ganzen Spieler, die Czechs, Ashley Coles, die schon alle Ü30 sind und zu denen sagt, Jungs, ich glaube, ich brauche doch gar nicht mehr sagen. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr nochmal in diese Situation kommt. Wenn ihr heute gewinnt, seid ihr nochmal im gehobenen Alter im Champions-League-Finale. Ich glaube, mehr brauche ich nicht sagen. Ich glaube, die werden sich komplett den Arsch aufreißen. Und Chelsea wird 1-0 gewinnen. Ich glaube, so ein Ding wird es. Ich weiß aber noch gar nicht, ob Eden Hazard spielt. Das habe ich irgendwie noch nicht so rausbekommen. Wäre natürlich geil, wenn das der Fall wäre, weil, du weißt ja, ist ja mein Lieblingsspieler in der Premier League, ne? Ja, aber bei mir ist es halt so, dass Atletico ein Steinbrett hat wegen dem Trainer, das habe ich ja schon gesagt. Und von daher, ja. Bei dem ist übrigens auch besetzt, den wollte ich auch mit in die Sendung holen, aber ging auch nicht. Ja gut. Er hat ja auch Andacht gleich noch, ne? Ja, der hat die Familie nochmal zusammengerufen. Mhm. Und nochmal das ein oder andere illegale Geschäft geregelt. Man merkt schon, ich bin extremst angespannt. Ja, ich spüre auch hier das Kondenswasser durchs Mikrofon, um ehrlich zu sein. Ja. Ob des Aufeinandertreffens heute von Bayern und Real, ich sage nochmal final, auch wenn es mir keiner glaubt, wenn die Bayern heute rausfliegen, bricht für mich keine Welt zusammen, definitiv nicht. Wenn wir natürlich aber ins Finale kommen, bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Aber aktueller Champion, wieder ins Halbfinale gekommen, spielen aktuell gegen die mit uns wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt. Wenn es um 90 Minuten geht, wenn es einfach um eine Partie zählt, dann sind diese beiden Mannschaften die besten, die es gibt. Und es ist nicht. Ich finde es so schade, dass es nicht das Finale ist, obwohl dann wäre es noch bitterer, wenn wir rausfliegen würden. Aber ja, also ich glaube, es wird nicht so erfolgreich heute Abend. Aber Pocho, du glaubst ja. Ich glaube für uns beide daran, ja. Das ist schön. Gut. Dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Das ist eine sehr, sehr kurze Ausgabe heute gewesen. Eine Ausgabe, die man mal so süffig weghören kann. Ich weiß aber noch nicht so richtig, ob ich es schaffe, die noch heute vor dem Champions League Halbfinale online zu stellen. Aber wie ich mich kenne, dann doch schon. Irgendwie werde ich es einschieben können. Und ansonsten gibt es natürlich die 4x12er News, die ihr immer schön auf 4x12er.de euch anhören könnt oder natürlich abonnieren könnt bei iTunes, 4x12ers Boost, dann dort einfach auch mal 5 Sterne geben. 4x12er bei iTunes, dem normalen Podcast, dass er dem da auch mal 5 Sterne gibt, das wäre wunderschön. Und Facebook könnt ihr uns auch liken. Geht übrigens. Funktion ist wieder aktiviert. facebook.com/4x12er und die aktuellsten, brandheißesten Fußball-News, Bananenfotos natürlich bei @4x12er bei Twitter oder bei 4x12er im Twitter-Feed zum Nachlesen. Pocho, Tops und Flops. Oh, wolltest du, ja. Womit fangen wir denn an? Mit den Flops. Den Flops, ja, da fange ich mit meinem Flop an. Und wie sollte es anders sein? Es ist die Führungsriege des HSV. Also diese Interviews, die man nach dem Spiel direkt mit Slomka gehört hat, ich zitiere daraus, wenn unser torgefährlichster Spieler ein Innenverteidiger mit Heiko Westermann ist, dann haben wir ein Problem. Ja, richtig. Punkt. Außerdem natürlich die Äußerung, die du eben schon angedeutet hast, von Pierre-Emerick Oliver Kreuzer. Ja. Also das ist so ein Abgesang. Und das Schlimme daran ist, wenn man doch als Ziel hat, die Relegation zu erreichen, was ja das letzte Ziel eigentlich für den HSV sein kann an den letzten zwei Spieltagen, dann muss man doch motiviert in die ganze Scheiße reingehen und nicht schon den Kopf hängen lassen, bevor man da reingeht. Denn dann verliert man gegen einen top motivierten Zweitligisten. Das wird so kommen, sage ich dir. Mein Flop ist, heißt er Michael Gentner? Thomas Gentner? Ich glaube Michael. Michael Gentners Art Skills. Und zwar hast du mit Sicherheit die Szene gesehen, als Michael Harnik sich die Schulter ausgekugelt hat und Gentner sich gedacht hat, Ärzte, bleibt da, ich mach das schnell. Und hat es einfach nur noch richtig kaputt gemacht, die Schulter. Gentner, der Harnik war völlig im Arsch, musste dann ja vom Platz und musste das Spiel damit auch beenden. Das fand ich sehr, sehr kurios. War aber auch eine Szene, die nicht schön zum Angucken war. So, dein Flop. Vielleicht war das auch seine Intention dahinter, den Spieler einfach kaputt zu machen. War so einen eigenen Kollegen? Naja, stimmt auch wieder, ne? Ja. Mein Top der Woche? Ja. Ich habe lange mit mir gerungen, weil so viele Top-Sachen gefielen mir nicht. Aber es ist dann doch Ryan Giggs geworden. Ui. Weil die PK mit Ryan Giggs und das Ganze drumherum, wie er jetzt als Spielertrainer und so weiter auftritt. 4-0 gewonnen. 4-0 gewonnen. Also, das finde ich großartig. Das ist so ein toller Mensch. Ja, also total grauer Silberrücken da und der spielt immer noch wie ein junger Gott, wenn er manchmal spielt. Also unfassbar. Und also dann, ich habe dann irgendwo ein Zitat gelesen von ihm und darum auch dieses Top der Woche. Ich habe dann irgendwann einen Vertrag gelesen, wo er dann gesagt hat, es ist ja in England ein bisschen anders, da ist der Teammanager ja ein bisschen mehr, als er in Deutschland der Trainer ist. Und er hat dann gesagt, als erstes hätte er sich selbst erstmal einen 5-Jahres-Vertrag gegeben. Ja. Und das finde ich super. Also wenn er natürlich weiß, dass es nicht stimmt, aber einfach das mal rauszuhauen, so finde ich gut. Und ich mag den Typen und darum für mich das Top der Woche an Ryan Giggs. Schön, wunderschön. Mein Top der Woche geht auch an einen Spieler diesmal der Premier League, und zwar Mesut Özil, der jetzt wieder durch das 3-0 gegen Newcastle United, hat natürlich nicht durchgespielt, konnte man auch nicht verlangen, aber er hat zur alter Stärke zurückgefunden. Er war der maßgebliche Sieggarant bei diesem Spiel. Großartige Performance, Mesut Özil. Bitte weitermachen, wir brauchen dich nämlich noch für die WM. Mit Reus und Özil in dieser Form, muss man sagen, muss man Deutschland dann doch langsam wieder auf der Rechnung haben. Ah. So, Pocho, ich würde sagen, das war's dann auch schon im Grunde genommen. Ich werde mich schon mal in die Zone begeben, werde schon mal mich in den Tunnel begeben für das Spiel. Und ja, Pocho, du wirst das Spiel heute auch, nehme ich mal an, auch gucken. Ja, natürlich. Exklusiv auf Sky. Exklusiv auf Sky? Echt? Kommt's nicht im Free TV? Nicht im Free TV. Das meinst du, warum bei mir so viele Menschen heute da sind? Ja, was meinst du? Die Leute sind ja auch nicht dumm. Was meinst du, warum bei mir heute Menschen zugegen sind? Das machen die ja nicht. Wundern mich manche entgangene Anrufe heute auch nicht. Da hast du natürlich vollkommen recht. Siehste, alles dummes Schweine, alles dumme Schweine. Und ich kann heute nicht mitgrillen. Schade eigentlich, ne? Aber ich stehe drüber. Ich freue mich schon wieder, dass ich morgen 4,5 Kilometer joggen kann. Ich freue mich auch für dich. Danke. Pocho, ich bedanke mich recht herzlich für diese kürzere Ausgabe von 4-11. War die 80. Nur noch 20 Ausgaben. Dann haben wir unser großes Jubiläum. Dann feiern wir unsere große 100. 4-11-Revue mit Tanzballett, mit Videochat. Dressierten Hamstern, alles. Mhm. Dann Ricky hat auch schon so eine kleine, der übt ja gerade. Und zwar will der anhand seiner Flatulenzgeräusche seinen Goldhamster steuern und gibt den somit, er kann damit dann halt dem Hamster so Kunststücke aufsagen. So, wenn er 2,5 mal schnell pupt, dann macht er halt ein Looping im Hamsterrad. Sowas. Und das übt ja, ist halt ja auch der Methusa, dem Hamster ist es ja. Ne? Ja, das ist wirklich, der überlebt uns alle. Ja, Walking Hamster ist das. Ja, in diesem Sinne noch 20 Ausgaben, dann haben wir die 100 voll. Und dann machen wir eine 24-Stunden-Ausgabe. The longest weekly running episodic television show in Podcast Entertainment, ja. Ja, ich sag jetzt tschüss, bevor es noch schlimmer wird. Ganz genau. Bye, bye.